Kundgabe 4525. Empfangen am 27.12.1948. Du bist Petrus der Fels. Lebendiger Glaube. Kirche Christi. Wer sich zu meiner Kirche zählen will, der muss im lebendigen Glauben stehen. Denn einen toten Glauben sehe ich nicht an, weil dies die Bezeichnung Glaube nicht verdient. Und sonach habt ihr Menschen schon das rechte Merkmal meiner Kirche und auch die Erklärung meiner Worte. Du bist Petrus der Fels, auf dir will ich meine Kirche bauen. Nur auf einem rechten Glauben ist meine Kirche gegründet. Was aber ist ein rechter Glaube? Etwas für wahr halten, was nicht bewiesen werden kann. So lautet eure Erklärung. Dennoch ist kein blinder Glaube damit gemeint, kein gedankenloses Annehmen von Glaubenslehren, weil dies keinen überzeugten Glauben gebären kann. Es muss aber der Mensch die innere Überzeugung besitzen, ohne Beweise. Dies ist rechter Glaube, ansonsten es nur ein Wortspiel wäre, so von Glaube geredet wird. Nur ein überzeugter Glaube ist ein lebendiger Glaube. Niemals aber ein blindlings übernommener Glaubenssatz, der nur nicht abgewiesen wird. Petrus besaß einen überzeugten Glauben und daher führte ich ihn an als Fels, der meine Kirche tragen sollte. Und immer wieder werde ich diesen Glauben zur Bedingung machen für die Zugehörigkeit zu meiner Kirche, denn ich begnüge mich nicht mit denen, die nur mit dem Munde sich zu einer Lehre bekennen, denen aber die innere Überzeugung mangelt. Ein lebendiger Glaube ist Bedingung, weil nur dann die Kraft des Glaubens zutage tritt, wo die innere Überzeugung anzutreffen ist. Dass ich von den Menschen mehr fordere als nur das bloße Bekennen mit dem Munde, muss jedem denkenden Menschen klar sein. Könnten doch die unsinnigsten Lehren dem Menschen unterbreitet und der Glaube daran gefordert werden. Dies aber mache ich unmöglich durch meine Worte, in denen ich den Menschen einen Maßstab angebe. Der Fels Petrus, der meine Kirche tragen soll. Daraus geht hervor, dass ihr Menschen euch also zu jeder Glaubenslehre stellen müsset, dass ihr, um überzeugt glauben zu können, gedanklich dazu Stellung nehmen müsset und also verständlicherweise nicht jede Glaubenslehre annehmen könnet, dass eine irrige Lehre von euch erkannt werden muss, weil ihr nicht die Überzeugung gewinnen könnet von der absoluten Wahrheit dessen, was zu glauben von euch gefordert wird. Ihr werdet bei ernstem Nachdenken sehr wohl zu unterscheiden vermögen, welche Lehren der Wahrheit entsprechen und welche Lehren abgelehnt werden müssen. Und so werdet ihr auch rechte Anhänger meiner Kirche sein und bleiben, so ihr im lebendigen Glauben steht, und ich werde euch segnen. Amen.